Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er gewöhnt sich an alles. Das fängt schon früh an. Der Brust entwöhnt, an die Flasche gewöhnt. Der Flasche entwöhnt, an feste Nahrung gewöhnt. Und irgendwann gewöhnt er sich an den Seniorenteller. Der Mensch gewöhnt sich an den Kindergarten, an die Schule, an das tägliche Arbeiten, an den Ruhestand, an den Gedanken, irgendwann abzutreten. Er gewöhnt sich an alles. An den Hund, den Partner, die Partnerin. Man hat sich an sein Hirn gewöhnt, an seine Stirn gewöhnt, an sein Talent. Wir sind es gewöhnt, unseren Kaffee schwarz oder mit Milch und Zucker zu trinken. Wir sind es gewöhnt, zuerst den rechten und dann den linken Schuh anzuziehen. Wir sind es gewöhnt, in den Pausen das Handy zu checken. Den Computer starten wir mit den gewohnten Klicks und Tastenkombinationen. Das ist alles automatisiert oder gewohnheitsmäßig inzwischen so unbewusst abgespeichert, dass es einfach funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen einfach solche Gewohnheiten, um überhaupt zu überleben, um überhaupt voranzukommen. Man hat sich an die Zeit gewöhnt, an seinen Neid gewöhnt, als stillen Begleiter. Wir sind an das Schalten und Kuppeln beim Autofahren gewöhnt, an den Geruch des frisch gewaschenen T-Shirts, daran, sich am Freitag ein schönes Wochenende zu wünschen. Das Spannende am Thema Gewohnheit ist ja, dass sie zunächst einmal unbewusst ablaufen, irgendwann. Lesegewohnheiten, Essgewohnheiten, Schlaf- und Beischlafgewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Denkgewohnheiten, Trinkgewohnheiten, Hörgewohnheiten. Ich bin Business Coach und helfe Menschen, ihr Potenzial zu leben. Jörg Weißner hat ein Buch geschrieben mit dem programmatischen Titel Vergiss Selbstdisziplin. Erfolgreiche Gewohnheiten bringen dich voran. Das mache ich seit vielen, vielen Jahren und aus diesem Seminarkontext sind auch die Themen entwachsen, zum Beispiel über Gewohnheiten, die mich einfach immer wieder beschäftigen und wo ich merke, dass diese Themen den Firmen helfen können, voranzukommen, aber auch den Menschen helfen können, voranzukommen. Philosophen bewerten die Gewohnheit sehr unterschiedlich, doch das ist nicht ungewöhnlich. Gewohnheit mischt allen Dingen Süßigkeit bei. So erlebt es Friedrich Nietzsche, ein ungewöhnlicher Philosoph. Gewohnheit, die große Führerin des menschlichen Lebens, lobt sie der schottische Philosoph David Hume. Gewohnheit macht unfrei und abhängig. Zu diesem Schluss kommt Immanuel Kant. Gewohnheit macht den Menschen frei für höheres Verhalten, für Kultur, resümiert der Philosoph und Anthropologe Arnold Gehlen. Der Gewohnheitsexperte Jörg Weißner stimmt ihm zu. Generell, glaube ich, sind Gewohnheiten erstmal da, uns wirklich zu entlasten. Und unser Geist möchte ja ganz gerne so wenig Energie verbrauchen wie nur möglich. Genau deswegen macht er sowas ja auch. Und man sagt, ich mache es immer wieder, das kann ich mir abspeichern, das brauche ich nicht mehr ständig drüber nachdenken. Und das ist genau ein Entlastungsprogramm für uns Menschen, ein Energiesparprogramm. Und Energie zu sparen ist halt für jeden Menschen sehr, sehr wichtig. Der Energiespareffekt resultiert daraus, dass wir nicht jeweils neu überlegen müssen, was, wie und warum etwas zu tun oder zu lassen ist. Gewohnheiten erleichtern unseren Alltag. Wir sind es gewöhnt, uns zu verschiedenen Menschen in jeweils ganz bestimmter Weise zu verhalten. Das macht uns vertraut miteinander, hilft, Missverständnisse zu vermeiden, gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Die meisten Menschen haben sich einen bestimmten Tagesablauf angewöhnt. Das bringt Ordnung ins Leben. So müssen sie nicht jeden Tag neu entscheiden, wie sie ihr Leben leben wollen. Kurzum, Gewohnheiten organisieren unser Leben. Sie machen es regelmäßig. Wenn auch wohl nicht ganz so regelmäßig wie das Leben von Samuel Ehrenmann. Er gewöhnte sich mit seinem Lebensprogramm feste Gewohnheiten an. Das Lebensprogramm. Erzählung von Erich Mühsam. Als Samuel Ehrenmann 23 Jahre alt war, beschloss er, seinen leichtsinnigen Lebenswandel aufzugeben und einen geregelten und gesitteten zu beginnen. Sein Onkel Isaak, ein frommer und gescheiter Mann, hatte ihn auf dem Totenbett beschworen: Samuel, Samuel, lass ab von deinem sündigen Tun. Samuel, ich sage dir, werde moralisch. Samuel, ich sage dir, werde regelmäßig. Samuel nahm sich diese Worte zu Herzen und versprach zu halten, was gute Sitte und praktischer Sinn verlangten. Als er das gelobt hatte, sank Onkel Isaak in die Kissen zurück und schloss befriedigt die Augen. Darauf setzte er sich an seinen Schreibtisch und entwarf einen Plan, nach dem er in Zukunft zu leben gedachte. Er schrieb auf, wann er des Morgens aufstehen wollte, setzte seine Frühstücks-, Mittags- und Abendbrotzeit fest, sorgte für einen täglichen Spaziergang ins Nahgehölz, überschlug, wie viel Arbeit er in der vorgesehenen Zeit jeden Tag leisten konnte, bestimmte danach den Arbeitsplan für das Leben und dachte an alles, was zu einem behaglichen, friedlichen und regelmäßigen Lebenswandel gehört. So wurde Samuel Ehrenmann regelmäßig und, wie es sich für gewöhnlich ergibt, aus bewusst angewöhnten Regeln und Verhaltensweisen entwickeln sich feste Gewohnheiten, die schließlich unbewusst gelebt werden. Und das ist, folgt man der philosophischen Anthropologie Arnold Gehlens, auch Ziel und Zweck der Gewohnheit. Gewohnheit entlastet. Und zwar zunächst in dem Sinne, dass bei einem gewohnten Verhalten der Motivations- und Kontrollaufwand wegfallen. Das so gewohnte Verhalten wird eben dadurch, dass es der Intervention des Bewusstseins entgleitet und sich ablagert, auch stabilisiert. Es wird kritikfest und einwandimmun. Wenn der Mensch bewusst jede Kleinigkeit planen, kontrollieren, kritisieren würde, wenn er zu jeder noch so banalen Handlung stets neue Motivationen entwickeln müsste, wäre ein normales Alltagsleben unmöglich. Und wenn der Mensch alles kritisch hinterfragen und bewusst reflektieren würde, wäre seine Existenz unerträglich, betont Friedrich Nietzsche, einer, der kaum etwas unhinterfragt ließ. Das Unerträglichste, das eigentlich Fürchterliche, wäre mir ein Leben ganz ohne Gewohnheit. Ein Leben, das fortwährend die Improvisation verlangt. Ein solches Leben wäre anstrengend, energiefressend. Wissenschaftler glauben feststellen zu können, dass etwa 40% unseres Verhaltens gewohnheitsmäßig ablaufen, so dass wir ihm keine besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Es passiert wie von selbst, nebenher, mechanisch. Das ist auch notwendig, um Kapazitäten frei zu bekommen für ungewohnte Ereignisse, für spontane Reaktionen, für Kreativität, für bewusste und flexible Anpassungen an äußere Erfordernisse der Welt. Denn im Gegensatz zum instinktgesteuerten Tier wird menschliches Verhalten weitgehend nicht von Instinkten gesteuert. Der Mensch handelt meistens entweder gewohnheitsmäßig oder aber überlegt. Der Mensch ist durch seine Instinktarmut weltoffen, heißt es bei Gehlen. Bei Tieren entwickelte sich im Evolutionsprozess ein Instinktprogramm. Der Mensch hingegen muss sich seine Welt selbst organisieren. Das geschieht, so meint jedenfalls Arnold Gehlen, auch durch die Entwicklung von Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da das instinktarme Menschentier nicht ständig reflektiert, geplant und kontrolliert, also bewusst leben kann, verfestigen sich viele zuvor bewusst gefällte Entscheidungen sowie erlernte Fertigkeiten zu unbewussten Gewohnheiten, zu Gewohnheiten, die für den Menschen eine große Entlastung bedeuten. Ich denke, schreibt Gehlen, dass es bei Menschen kein bewusstloses Dasein gibt, sondern nur bewusstlos gewordenes. Gewohnheiten, die nun in die entscheidende neue Funktion eintreten, die Basis eines entlasteten, höheren, aber wieder bewussten Verhaltens zu werden. Damit aber ein solches höheres Verhalten sich entfalten kann, bedarf es Institutionen. Der Institutionenbegriff von Gehlen schließt nicht nur Schulen, Theater und Finanzämter mit ein, sondern auch Gesetze, Bräuche, Sitten, allgemein anerkannte Regeln. Kurz, alles das, was Gemeinschaften und Gesellschaften zusammenhält. Man kann geradezu sagen, wie die tierischen Gruppen durch Instinktbewegungen zusammengehalten werden, so die menschlichen durch Institutionen und die darin sich erst feststellenden, quasi automatischen Gewohnheiten des Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns, die allein als institutionell gefasste sich stabilisieren. So wird das Leben des Menschen strukturiert von Gefühlsgewohnheiten, Denkgewohnheiten, von gesellschaftlichen Verhaltensgewohnheiten und von angewöhnten praktischen Fertigkeiten. Gewohnheiten, die zweite Natur des Menschen. Man hat sich so viel angewöhnt, Gewohnheiten werden in anderen Gehirnregionen abgespeichert als Erinnerungen. Das belegen Messungen der Gehirnaktivitäten und auch Beobachtungen. Ein Beispiel. Eine Gehirnverletzung verhinderte bei einem Mann die Abspeicherung neuer Erinnerungen. Das heißt, 20 Jahre alte Ereignisse konnte er erinnern, doch er erinnerte sich an nichts, was vor länger als einer halben Minute geschehen war. Bat man den Mann darum, einen Plan seiner neuen Wohnung zu zeichnen und dort die Toilette zu markieren, konnte er das nicht. Wenn er allerdings auf die Toilette gehen musste, fand er diese problemlos. Das verhielt sich ebenso mit dem Weg zum nächsten Bäcker, den er oft mit seiner Frau gegangen war. Das heißt, gewohnte Wege fand der hirngeschädigte Mann gleichsam automatisch, konnte vorab aber nicht den Weg beschreiben. Jörg Weißner macht sich diese Automatik der Gewohnheiten zunutze. Ich bin Business Coach und helfe Menschen, ihr Potenzial zu leben. Er hat die Erfahrung gemacht, dass seine Klienten durchaus etwas ändern wollen und ernsthaft gute Vorsätze fassen. Und das Faszinierende und manchmal Frustrierende ist ja, was danach passiert. Und wenn Sie mal sich anschauen, wie viel wirklich umgesetzt wird, das ist verschwindend gering. Und das frustriert natürlich auch mich als Trainer. Und da gucke ich natürlich immer wieder hin, was kann ich da noch tun? Wie kann ich denn die Leute wirklich motivieren, auf Dauer was zu tun? Und es geht ja nicht darum, einmal was zu machen und sagen, okay, es muss alles schöner sein. Das funktioniert halt nicht. Es fehlt die Willenskraft, die Selbstkontrolle, die Disziplin, meinen die meisten und verurteilen sich deshalb. Was aber wichtig ist zu beachten, ich sage nicht, dass man Disziplin gar nicht braucht. Man braucht diese Disziplin und diese Willenskraft am Anfang für den Aufbau einer Gewohnheit. Da ist es sehr, sehr wichtig. Also inzwischen geht man davon aus, dass man in der Regel 40 Tage lang das durchhalten muss, bis man das von einer Gewohnheit macht. Ob das jetzt bei 40 Tagen oder 30 oder 60, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es geht ja eh darum, das auf Dauer zu machen. Das ist der Punkt dabei. Kurzum, man muss sich ein Verhalten zur Gewohnheit machen, es ritualisieren, es zu einem Bestandteil des Lebens machen. Zum Beispiel, sich nicht mehr laut zu ärgern, nicht mehr zu fluchen und zu schimpfen. Daraus ist ja meine Methode entstanden, dass ich einfach verschiedene Elemente an ein Armband geknüpft habe und mir jeden Tag, wo ich es geschafft habe, ein neues Element draufgepackt habe. Dadurch habe ich das eben jeden Tag gesehen und mir immer wieder klar gemacht, okay, du wirst nicht schimpfen oder du wirst gelassen bleiben, um es positiv auszudrücken. Und das wurde nach und nach immer leichter. Am Anfang war es relativ schwierig, da musste ich mich wirklich konzentrieren. Ich bin ein paar Mal runtergefallen, ein paar Mal wieder bei Null gestartet, aber habe es dann relativ schnell geschafft und dann gemerkt, dass ich wirklich wesentlich ausgeglichener und ruhiger wurde. Und das wurde dann natürlich zu einer Gewohnheit. Wie die Gewohnheiten, die sich Samuel Ehrenmann verordnete. Samuel Ehrenmann gewöhnte sich, ganz ohne Armband, an die in seinem Lebensprogramm fixierten Regelmäßigkeiten, mit denen er zu dem wurde, der er werden wollte. Sein Lebensprogramm plant das gesamte Leben, von der Wiege bis zur Bahre. Mit 27 Jahren wollte Samuel Ehrenmann heiraten. Genau setzte er das Datum der Verlobung und der Hochzeit fest, beschloss, 4 Kinder zu zeugen und gedachte am 27. Oktober des Jahres zu sterben, in dem er am 5. Juni sein 85. Lebensjahr vollendet haben würde, beweint von insgesamt 22 Hinterbliebenen. Ein Jahr nach dem anderen schwand dahin, sein Lebensprogramm ließ ihn niemals im Stich. So wurde er alt und grau und lebte programmgetreu an der Seite seiner lieben Frau, die sich seinem Lebensprogramm angepasst hatte. Allgemach fühlte Samuel die Zeit nahen, an der er sterben musste. Er durfte schon die Gicht bekommen, denn er war 84 dreiviertel Jahre alt. Aber das Reißen stellte sich nicht ein. Und Samuel, der gar nicht in Erwägung zog, dass sein Programm sich etwa irren könnte, nahm an, dass bei ihm die Gicht schmerzlos und knötchenfrei aufträte. Auf die Idee, dass sein Lebensprogramm versagt, kommt Samuel Ehrenmann nicht. Er hat sich so daran gewöhnt. Man hat sich so viel angewöhnt, dass man sich leider nicht mehr abgewöhnen kann. Erstarrte Gewohnheiten. Da ist auch das Thema Gewohnheit dann durchaus kritisch zu betrachten. Der Existenzphilosoph Karl Jaspers weiß um die entlastende Bedeutung der Gewohnheit, wendet sich aber gegen die erstarrten Gewohnheiten, die den Menschen versklaven. Entweder dient uns die Gewohnheit als die Grundlage so, dass ihr Inhalt jederzeit wieder bewusst als mir zugehörig ergriffen werden kann. Der Gehalt steht noch unter Führung und Wissen des Grundes, aus dem wir leben. Nicht die Gewohnheit herrscht, sondern sie wird beherrscht. Oder? Oder Gewohnheit ist die Verfestigung des Traditionellen. Nicht der Gehalt selbst bewegt den Menschen, sondern die geronnene Gewohnheit. In der bloßen, geronnenen Gewohnheit hat der Mensch sich selbst verloren. Zuerst haben wir Gewohnheiten, dann haben die Gewohnheiten uns. Man hat sich an die Frau gewöhnt, die sich an sich gewöhnt hat. Leider nicht an mich. Starre Gewohnheiten veröden unsere Gefühlswelt. In den Fesseln der Gewohnheit erschöpft sich unser Denken in ständigen Wiederholungen und Klischees. Spontaneität und Kreativität bleiben auf der Strecke, ebenso die Kritikfähigkeit. Was tun? Einen Ausweg aus diesem Dilemma deutet Friedrich Nietzsche an. Es ist die kurze Gewohnheit, eine Gewohnheit, die bei Zeiten durch andere ersetzt wird. Ich liebe die kurzen Gewohnheiten und halte sie für das unschätzbare Mittel, viele Sachen und Zustände kennenzulernen und hinab bis auf den Grund ihrer Süßen und Bitterkeiten. Immer glaube ich, dies werde mich nun dauernd befriedigen. Auch die kurze Gewohnheit hat den Glauben der Leidenschaft, den Glauben an die Ewigkeit. Und eines Tages hat es seine Zeit gehabt. Die gute Sache scheidet von mir nicht als etwas, das mir nun Ekel einflößte, sondern friedlich, wie als ob wir einander dankbar sein müssten und uns so die Hände zum Abschied reichten. So ergeht es mir mit Speisen, Gedanken, Menschen, Städten, Gedichten, Musiken, Lehren, Tagesordnungen, Lebensweisen. Solche kurzen Gewohnheiten kann ein Mensch haben, und auch sie haben ihn, doch nicht dauerhaft, weil der Mensch in ihnen nicht erstarrt. Dagegen hasse ich die dauernden Gewohnheiten und meine, dass ein Tyrann in meine Nähe kommt und dass meine Lebensluft sich verdickt, wo die Ereignisse sich so gestalten, dass dauernde Gewohnheiten daraus mit Notwendigkeit zu wachsen scheinen. Zum Beispiel durch ein Amt, durch ein beständiges Zusammensein mit denselben Menschen, durch einen festen Wohnsitz. Oder durch ein Lebensprogramm wie das von Samuel Ehrenmann. Es schuf ein regelmäßiges Leben voller starrer Gewohnheiten und es funktionierte, jedenfalls lange Zeit, bis zu seinem vorgesehenen Tod am 27. Oktober 5.52 Uhr, dessen Umstände detailliert im schweinsledergebundenen Lebensprogramm festgelegt waren. Zu diesem Zeitpunkt legte er sich auf seine Chaiselongue, um zunächst einzuschlafen und dann zu entschlafen. Seine Gattin sollte ihn, so schrieb es das Programm vor, nach einem Herzschlag tot auffinden. Punkt 5.53 Uhr, eine Minute nach dem planmäßigen Tode, erhob sich Frau Ehrenmann zu dem hoffnungslosen Versuche, den Schläfer zu wecken. Langgezogene, sägende Töne schollen ihr schon an der Tür entgegen und tränenden Auges tief gebeugt blieb Frau Ehrenmann vor dem Schlummernden stehen, ihr Los beklagend, sich im nächsten Augenblick als seine Witwe erkennen zu müssen. »Samuelchen«, hauchte sie bewegt, und als er keine Antwort gab, »Samuel, mein Geliebter, du bist tot! O, ich Ärmste, ich unglückselige Witwe!« Jammernd und schluchzend warf sie sich über ihn, von dem teuren Toten auf ewig Abschied zu nehmen. Da schlug Samuel die Augen auf. Entsetzt starrte die Gattin ihn an. »Samuel«, kreischte sie, »aber Samuel, bist du denn noch nicht tot? Und dein Programm? Samuel!« Da betrat auch schon, verstört und bleich, wie es befohlen war, und bereits schwarz gekleidet, die ganze Familie das Sterbezimmer. »Denkt nur«, klagte Samuel, »ich bin gar nicht gestorben.« »Nicht?« fragten Kinder und Enkel schaudernd. »Und das Programm?« Samuel Ehrenmann und seine Familie hatten sich an das Lebensprogramm und an das vorgeschriebene regelmäßige Leben gewöhnt. Doch in diesem einen, aber wichtigen Punkt versagte es. Es kam, wie es kommen musste. Seine Erben warfen ihn aus dem Haus. Und Samuel Ehrenmann beendete einige Jahre später sein Leben in einem Asyl für schwachsinnige Greise. Und wenn es nicht mehr weitergeht, wenn nur der Tod noch kommt, was macht man dann? dann stellt sich raus, das Leben ist so herrlich eingerichtet, dass sich der Mensch leicht an den Tod gewöhnen kann. Sie hörten Immer dasselbe, Anmerkungen zur Gewohnheit von Rolf Kanzen. Es sprachen Beate Himmelstoß, Gerd Heidenreich und Andreas Neumann. Technik Daniela Röder, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.